Deutschlandfunk. Freistil. Sie arbeitet blitzschnell, erfasst das Wesentliche und soll meist logischen Abwägungen überlegen sein. Die Intuition. Durch die Aufklärung wurde die Intuition von den exakten Wissenschaften immer mehr an den Rand gedrängt. Intuitive Entscheidungen gelten bis heute als nicht sehr vertrauenswürdig. Doch seit kurzem hat die Wissenschaft die Kräfte dieser unbewussten Intelligenz entdeckt. Rund 90% unserer Entscheidungen sollen emotional und nur 10% rein logisch sein. Das folgende Feature von Marlene Küster ist der inneren Stimme auf der Spur. Dennoch bin ich, während ich hier gehe, wie gelähmt von der jähen Vorahnung dessen, was kommen wird. Da überkam mich jäh die dunkle, die mystische Empfindung von Anbetung, von Vollständigkeit, die über das Chaos triumphierte. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Und gehen Sie an einen Ort, wo alles möglich ist. Lassen Sie einfach los vom Alltag. Aus dem Bauch heraus, der inneren Stimme auf der Spur, von Marlene Küster. Ich lebe halt mein Leben so, dass ich sehr darauf achte, auf mein Bauchgefühl, auf meine, ja, eben was ich fühle, aber ich setze das noch nicht so lange ein, weil ja oft gesagt wird auch, ne, gebrauch mal lieber deinen Verstand oder lieber, ja, geh von dem Gedanken her und dann hör auf deinen Bauch. Es geht mehr so um zwischenmenschliche Geschichten, um die Liebe und so weiter. Ja, nicht und so weiter, sondern hauptsächlich darum. Eine Liebesgeschichte, die nicht so glücklich war. Es ging mir darum, dass ich das loslassen kann, möchte. Ja, und das muss schon so eine Intuition gewesen sein. Und da habe ich dann ein Coaching gemacht. Entspannen Sie sich. Schließen Sie die Augen und atmen Sie mehrmals ein und aus. Stellen Sie sich eine Frage, die für Sie wichtig ist. Lassen Sie vor Ihrem inneren Auge ein Bild entstehen und achten Sie genau auf das, was Sie sehen, hören und spüren. Intuitionscoaching bei der Trainerin Rita Beulker. Es ist eine Fantasiereise und da stellt man sich vorher halt eine Frage, die man beantwortet haben möchte. Und dann geht man in diese Fantasiereise rein und da kommt man dann an einen Platz und da steht eine Kiste. Und dann geht man zu dieser Kiste hin und während man schon sehr entspannt ist und so und guckt, was ist drin. Und das kann man dann hinterher nehmen, was man jetzt da gefunden hat und kann es dann verknüpfen mit der Frage und findet dann zu einer Entscheidung. Das machen wir im Coaching auch, um Entscheidungen zu treffen oder so. Da wird dann ausgewählt, was ist jetzt die höchste Priorität jetzt für einen Arbeitsplatz zum Beispiel. Was ist einem da wirklich am wichtigsten? Und wenn man zum Beispiel 1, 2, 3 die wichtigsten Sachen hat, ist es schon auch leichter, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist eine gute Methode, um zu fühlen. Gibt es einen Geruch oder einen Geschmack? Welche Worte, Töne, Geräusche und Melodien hören Sie? Oder ist alles still um Sie herum? Was sehen Sie? Gibt es Farben oder andere Dinge, die Sie wahrnehmen? Was finden Sie an diesem Ort? Und mein Blick blieb an einem bestimmten Kleid hängen, das ich anhatte zu einer Hochzeit von einer Kollegin vor 2 Jahren. dann sah ich mich plötzlich in diesem Kleid, jetzt, aber es passte mir nicht mehr. Es ist mit Spaghetti-Trägern gewesen und irgendwie quoll alles raus. Irgendwie passte mir dieses Kleid nicht mehr. Und ich habe mir das so beantwortet, dass ich aus der Situation rausgewachsen bin. Also, dass ich eigentlich da nicht mehr reinpasse in diese Situation. Ja, das ist wie so eine eigene Welt, in die man eintaucht, eine innere Stimme, die immer lauter wird und immer präsenter. Das Thema Intuition boomt. Im Internet zum Beispiel gibt es jede Menge Anleitungen, die zum Ziel haben, dieses geheimnisvolle Bauchgefühl wachzurufen. Da heißt es, mit der Entfaltung der fünf Sinne entfaltet sich der sechste Sinn. Je feiner die Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt ist, je schärfer die fünf Sinne ausgeprägt sind, desto klarer und einfacher zeigt sich auch der Zugang zur Intuition. Und eine etwas esoterische Variante, sie verbinden sich mit der Erde und dem Himmel und öffnen ihr Herz für das oder die Wesen, mit denen sie Kontakt aufnehmen möchten. Ob nun esoterisch oder wissenschaftlich, die innere Stimme ist mit einem Mal überall angesagt. Fast jeden Monat veröffentlichen Hirnforscher, Psychologen, Philosophen Bücher über dieses unbewusste Wissen. Der Direktor am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, der Psychologe Gerd Gigerenzer, ist einer von ihnen. Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten oder die Macht der Intuition heißt sein aktuelles Werk. Der Kommunikationswissenschaftler Gerd Traufwetter beginnt sein kürzlich erschienenes Buch Intuition, die Weisheit der Gefühle mit der Überschrift Intuition, eine Kraft wird neu entdeckt. Auch die Intuition markierte so eine Art Grenze, wo man einfach nicht genau weiß, wer da eine Entscheidung fällt, ob das meine innere Stimme ist, mein Bauchgefühl. Wenn ich jetzt genau intuitiv sagen würde, was Intuition ist, ich sage Eingebung, dann denke ich eben nicht drüber nach. Es hat viel auch mit Spontanität zu tun. Wenn man dem vertraut, das heißt, es gehört dazu auch eine gewisse Erfahrung, dass mit Intuition man auch richtig liegen kann. Die innere Gewissheit zu haben, das muss so sein, ohne es wirklich zu wissen. Das ist ein sehr spannendes Gefühl auch. Letztendlich ist es vielleicht auch eher so eine Antenne, die einem sagt, ah, pass mal auf, vielleicht ist es nicht der Mann, der zu dir passt. Das ist Intuition, irgendwie von innen herauskommt, aus schöpferischer oder kreativen Prozess oder Reinigung oder Besinnung, Meditation. Intuition. Oder vielleicht auch irgendwas, was über dich kommt, wie ein Blitz. Also plötzlich weißt du, du liebst ihn oder du willst dieses Auto kaufen. Für mich ist der Begriff der mit der Nase etwas erspüren, das ist dabei ganz wichtig, so der Nase nach sich zu orientieren. Genie, das war das richtige Gefühl, das mir mögliche Welten schaffte und neue Schaffensbereiche erschloss. Innere Stimme? Schon spüre ich, obwohl ich die pompöse Schauspielerei und die geheuchelten Emotionen des Doktors unerträglich finde, dass bestimmte Dinge, die wir nur vage wahrgenommen haben, näher rücken. Eingebung. Und ich spüre sofort den Wunsch, auf ihn zuzugehen. Mit instinktivem Unbehagen nehme ich seine Gegenwart wahr. Als kalt, als Fremdkörper unter uns. Geistesblitz. Das innere Gespür. Genau das ist es. Ich hab's. Das ist die Lösung. Intuition geht auf den lateinischen Begriff intueri zurück und bedeutet betrachten, erwägen. Als unergründbare, geheimnisvolle innere Kraft wird die Intuition Film- und Romanhelden zugedacht. Esoterisch veranlagten Menschen sagt man nach, dass sie besonders ihrer Intuition vertrauen. Jeder kennt Situationen, in denen die Intuition eine entscheidende Rolle spielt oder das Leben ganz plötzlich in neue Bahnen gelenkt hat. Thank you. habe früher gearbeitet als Diplom-Ingenieurin für grafische Technik und nach der Wende wurde dieser Beruf für mich zu schwer. Ich hatte keine Kraft mehr für diesen Beruf. Und als ich diese Kraft nicht mehr hatte, da war ich ganz leer. Und ich lag im stillen Kämmerlein und habe gesagt, wenn ich alles weglasse zu denken, was ich sein sollte, von Hause aus und was ich an mich selber für Ansprüche habe, was würde ich dann noch tun? Was würde mir wirklich Spaß machen? Und es kam sofort eine Antwort, auf die ich nicht gefasst war. Es kam die Kosmetik. Mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert, weil ich wusste gar nicht, dass das in mir ist. Ich bin ja von Berlin nach Wien gegangen, einfach weil mich die Stadt intuitiv interessiert hatte. Ich war da als Reisende gewesen und habe immer gewusst, ich möchte da mal mehr Zeit verbringen. Und als ich dann die Möglichkeit bekam, diesen Umzug zu realisieren, habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Es war mir unmöglich, darüber nachzudenken. Ich konnte nur sagen, ja. Für mich ist Intuition, besonders auch im wissenschaftlich-ingenieurmäßigen Arbeiten, sehr wichtig, da es mir hilft, oftmals ja Problemlösungen abzukürzen. Stark ist es mir eben in einem komplexeren Projekt aufgefallen, dass ich mit Intuition abkürzen kann, dass ich Zeit gewinnen kann, dass ich Geld sparen kann, weil mir mein Wissen nicht ausgereicht hat, um Dinge zu erläutern, zu erklären, herzuleiten. Andere hätten es vielleicht gewusst, ich hatte das Wissen nicht. Und ich hatte aber die Idee oder das Gespür, ich muss in diesem Bereich nachsuchen, ich muss in diesem Bereich meine Versuchsanordnungen abbilden. Und das war nur so eine Idee. Und gucken wir mal, was bei rauskommt. Und dann dieses Aha-Erlebnis, hey, das ist ja die richtige Richtung, da ist ja was. Und dann wieder dieses, ja, da müssen wir nochmal näher rangucken. Und dann wird das nochmal bestätigt. Und das gibt einem die Gewissheit, man hat es richtig gemacht. Und dann vertraut man auch dem, was man Intuition nennt. Und man festigt damit auch dieses Vorgehen. Also man lernt, es ist ein positiver Kreislauf. Ich habe zuerst in Frankreich gelebt und dann in Deutschland und dann wieder in Frankreich. Und irgendwo war das ein bisschen für mich so, als hätte ich zwei Identitäten, also eine deutsche und eine französische. Und irgendwann im Laufe der Jahre, wo ich dann wieder in Frankreich gelebt habe, dann habe ich mir gedacht, es gibt bestimmt noch ein drittes Land, eine dritte Identität, ja, ein drittes Leben sozusagen. Irgendwas habe ich gespürt, irgend sowas, ja. Und dann kam eben dieser Kanadier. Und letztendlich bin ich nach Kanada gezogen. Es gibt auch ein drittes Land, eine dritte Sprache und eine dritte Identität. Da hatte ich mal ein Date mit einem Freund. Das war noch damals kein Freund. Wir saßen da und wir haben uns unterhalten über das, was wir mal machen wollen in der Zukunft. Und während wir uns unterhalten haben, hat mir irgendwas gesagt, und das kann ich nicht verorten, dass wir uns beide total gern mögen, dass wir vielleicht auch eine schöne Zeit zusammen haben werden, aber dass wir nicht zusammenbleiben werden. Für mich ist die Intuition sehr wichtig. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, auf Intuition zu hören und es ist eine unverzichtbare Lebenshilfe geworden. Die Welt ist voller intuitiver Entscheidungen, Urteile und Handlungen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ja sogar jede Sekunde treffen wir Entscheidungen, ohne groß darüber nachzudenken. Täglich strömen 11 Millionen Sinneswahrnehmungen auf uns ein, selbst im Sitzen und Liegen. Der Druck des Sofakissens im Rücken, der Geruch des Kaffees, der Nachgeschmack der Frühstücksmarmelade. Viele Eindrücke verarbeitet das Gehirn, ohne dass das Bewusstsein etwas davon mitbekommt. Etwa bis zu 40 Sinneseindrücke können das Gehirn erreichen. Alle weiteren Eindrücke landen automatisch im Unterbewusstsein. Was verbirgt sich hinter diesem unbewussten Wissen? Ich werde das komische Gefühl nicht los, dass irgendetwas Eigenartiges passieren wird. Noch eigenartiger als alles andere, was in diesen Ferien schon passiert ist. Jeder Mensch ist intuitiv. Jeder Mensch kennt Situationen, in denen er aus dem Bauch heraus entscheidet oder ganz spontan handelt. Er überquert etwas schnell die Straße, wartet nicht, sondern geht, ohne zu überlegen, über die rote Ampel. Intuitives Handeln umspannt ein weites Gebiet. Vom kreativen, problemlösenden Einfall bis hin zur trivialen, gewohnheitsmäßigen Handlung. Ständig zeigt der Mensch, dass er mehr weiß, als er denkt und auszudrücken vermag. Kirsten Volz ist Intuitionsforscherin und Psychologin am Max-Planck-Institut in Leipzig. Bei vielen wichtigen Jobentscheidungen gibt es doch auch sowas wie ein Gefühl. Also beispielsweise, ich bin ja nur eine halbe Stunde meistens bei so einem Vorstellungsgespräch. Das ist eine sehr konstruierte, eine sehr artifizielle Situation. Und dennoch kann ich sowas beurteilen wie die Sympathie. Ich kann darauf schließen, wie ist der zu mir? Wie beantwortet er verschiedene Fragen? Was kann ich daraus schließen oder wo habe ich das schon mal erlebt? Sind solche Menschen zu mir schon mal kooperativ gewesen in verschiedenen Gesprächen oder waren die eher abweisend? Ich denke, da schwingt viel mit, dass man dann eben sich auch überlegt, kann ich in der Stadt leben? Gefällt mir die? Ich meine, das ist nur ein kurzer Eindruck, wenn man da zum Beispiel dann war. Und jetzt gucke ich mir nicht an, wie viel Theater hat es, wie teuer sind die Lebenshaltungskosten, wie sind die Wohnungen. Das gucke ich mir alles nicht an, sondern es ist eher so ein Eindruck, ich bin dort und ich fühle mich wohl. Aber was dazu beiträgt, weiß ich eigentlich im Endeffekt nicht. Ich habe ein abnormes Gespür für Umstände. Ich kann nie ein Buch in einem Eisenbahnabteil lesen, ohne mich zu fragen, ist er ein Bauunternehmer? Ist sie unglücklich? Und ich glaube, bei vielen solchen Dingen, wenn wir aufs Gefühl uns verlassen und wenn uns der Bauch sagt, jemand anders belügt mich, das kann ich auch nicht an was wirklich festmachen. Außer ich sage, ja okay, logisch gesehen, der hat gestern das gesagt und heute sagt er das. Das ist natürlich ziemlich klar. Aber was weiß ich, wenn der Partner einen irgendwie seltsam vorkommt, anders vorkommt als sonst, das ist auch so ein Abgleich verschiedener Verhaltensmuster, die man normalerweise gewöhnt ist. Oder Verhaltensmuster, die in verschiedenen Kontexten sinnvoll sind für mich. Aber auf einmal passt irgendwas nicht. Sowas würde ich sagen, dass das eher so eine Intuition ist. Das ist ein Bauchgefühl, das ist eine innere Stimme, das sind lustige Einfälle, das sind ganz tolle Ideen, Kreativität und die daraus resultierenden Erfahrungen, die sind für mein Leben bereichernd. In der Literatur gibt es eine Schreibtechnik, bei der die Vorgehensweise sehr intuitiv ist. Die Kontrolle des Bewusstseins soll ausgeschaltet werden. Das ist die sogenannte Écriture-Automatique, das automatische Schreiben. Ihre Ursprünge gehen auf die Psychologie zurück. André Breton übertrug das Konzept auf die Literatur. Breton und die Surrealisten betrachteten das automatische Schreiben als ein Denkdiktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft. Es dürfen Sätze, Satzstücke, Wortketten, einzelne Wörter geschrieben werden, auch mit Fehlern. Die Regeln der Orthographie, der Grammatik und der Interpunktion sind nebensächlich. 1919 erschien das erste Werk der Écriture-Automatik mit dem Titel Le Champ Magnétique. Die magnetischen Felder von André Breton und Philippe Suppo. Die ewigen Moden. Verbrechen der Jünglinge, englische Salze, Fluss der aufgesprungenen Hände, Palast der Feste und der Morgenröten. Rot, rot das Lied. Der süße Zucker wird zur grünen Farbe. Verblichene Sensationen. Mut, reines Löschbad. Eine Fliege macht den Greisen Angst. Man entdeckt ein Gehirn. Da sind rote Ameisen. Marsch, Marsch, Halleluja. Ist Intuition wirklich bereichernd für kreative Berufe? Ist sie gar Motor, zum Beispiel für Schriftsteller? Ich würde das sogar auf diesen, was ich immer als so einen Sprachraum beschreibe, in dem ich bin, wenn ich schreibe, ausdehnen. In diesem Raum, wo ich dann bin, so fühlt es sich an, also ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite, aber fühlt sich an, als würde ich einen Sprachraum betreten. Und dann fängt es an zu sprechen in diesem Raum. Und dieses Sprechen ist oft von reiner, also wenn man es so benennen will, Intuition geleitet. Also es ist eben nicht sozusagen vorher überlegt oder zurechtgebastelt, sondern es geschieht einfach. Und ja, was ich dann davon aufschreibe, ist eben diese intuitive Entscheidung. Genau beschreibt die Schriftstellerin Antje Ravitsch-Strubel die Bedeutung der Intuition beim Schreiben. Ihr aktueller Roman heißt »Kältere Schichten der Luft«. Für den Autor und Übersetzer Henning Ahrens ist die Intuition eine Quelle, aus der er den Stoff für seine modernen Geschichten über Landschaft und Natur schöpft. Also ich sitze nicht am Schreibtisch und mache ein Raster, so sieht der Roman aus oder das Gedicht. Und ich will jetzt über dieses ganz konkrete Thema schreiben. Also wenn ich ein Gedicht schreibe, habe ich natürlich schon ein Thema, aber das geht bei mir immer sehr stark über Bilder. Und dann entwickelt sich eben etwas. Ja? Und wenn man das zulässt, dass eine Sache sich entwickelt, also selbst beim Schreibprozess, dann braucht man einfach Intuition. Henning Ahrens holt aus dem Unbewussten ganz bewusst Anregungen und Ideen. Dabei nützt der Autor auch die Verdichtung von Stil, Bild und Inhaltsebenen. Henning Ahrens hat sich zuerst mit Lyrik hervorgetan und scheut sich nicht, auch seine Prosa damit zu bereichern. Er hat unter anderem die Romane Tiertage, Langsamer Walzer, Lauf, Jäger, Lauf geschrieben. Es ist ja ein Gebilde, das in sich stimmig sein muss und das kann man eben nicht rein vom Kopf her machen. Ja? Also da glaube ich überhaupt nicht dran. Um diese Stimmigkeit zu erreichen innerhalb eines Romans, innerhalb irgendwie auch meinetwegen auch eines anderen Kunstwerkes, selbst eines Gemäldes, Musikstücks, wie auch immer, muss man eben innerlich das abtasten. Ja, man muss die Strukturen abtasten, man muss diese Figuren abtasten jetzt beim Roman und man muss immer wieder gucken und da eben auch abspüren, stimmt das jetzt, passt das jetzt, ist das jetzt gut oder richtig? Auch in der Musik spielt die Intuition eine bedeutende Rolle. Tom Lever gründete 1985 die Band Flower Pornos, veröffentlichte einige Alben und machte außerdem als Solist Karriere. Bereits in sehr jungen Jahren war für den Gitarristen, Sänger und Liedermacher klar, dass er Musiker wird. Eine Entscheidung rein aus dem Bauch heraus? Und irgendwie habe ich da ja, intuitiv das eigentlich schon erfasst, dass ich das selber wollte, dass das mein Ding ist. Also eigentlich habe ich von Anfang an, ohne zu wissen, dass es jetzt wirklich so ist, so eine Auffassung von diesem Musikerberuf gehabt, dass es sowas wie ein Heilberuf ist. Ne? Also dass es ein harmoniestiftender Beruf ist und einer, der Menschen aufbaut. Und gerade im Rock'n'Roll, also in der Rockmusik noch mehr als in jeder anderen Kunstform, ist es so, dass die wirklich große Kunst scheinbar zufällig passiert. Oder zumindest absichtsfrei. Je mehr sich jemand bemüht und je absichtsvoller er eigentlich dabei ist, es ist eigentlich eher so, dass er sich Knüppel zwischen die Beine wirft und je lockerer man ist, egal aus welchem Grund, kann es passieren, dass man offen ist und plötzlich irgendwas durch einen durchspricht und sich vermittelt. Es ist so, dass die Grundvoraussetzung dafür, irgendwas überhaupt in Form bringen zu können, ist, dass ich offen bin. Dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass die besten Sachen oder die mir am wertvollsten vorkommen in meiner Arbeit, dass sie nicht durch harte Arbeit entstehen und dass sie nicht eigentlich gar nicht aus mir kommen, sondern eher durch mich durch. Da ich da manchmal gar nicht weiß, wie mir geschieht. Manchmal passiert es, dass ich Sachen in Echtzeit schreibe, also dass die in 3 Minuten fertig sind und dann sind sie einfach da. Es ist eben so, dass der bestimmte Moment da sein muss. Die reine Disziplinierung hilft da nicht, sondern da muss einfach eine Öffnung da sein, da muss der Kanal da sein. Der muss offen sein und dann kann es passieren. Und das ist dann natürlich das, was du als Intuition wahrscheinlich bezeichnest. Also diese Antennen zu pflegen und zu gucken, so was kann man da tun, wie kann man seine eigene Wahrnehmung schärfen, wie kann man erkennen, wann ist der richtige Moment da und eben auch rauszukriegen, so unter was für Umständen kann ich am besten arbeiten und schreiben und wie kann ich mir die schaffen. Viele Menschen denken nicht in Sprache. Gedanken können aus einer Folge von Bildern oder von bildlichen Darstellungen bestehen, die mit außerordentlicher Geschwindigkeit ins Gehirn des Menschen eindringen. Bei dem letzten Roman, um es mal konkret zu machen, war neben der Idee am Anfang eine Studie über Licht. Und zu dieser Studie über Licht gesellte sich ein Kanu-Camp. Und dann tauchte so ein Bild auf, dass durch dieses Kanu-Camp, so eine Art Ferienlager, ein Ball rollt, auf dem No Gaze steht. Und der setzt dann so ein soziales Spiel in Gang. So, und das waren sozusagen so Momente, die dann am Anfang da sind. Und auf welche Weise die sich jetzt verbinden, habe ich nicht unbedingt nur unter Kontrolle. Also das sind dann tatsächlich im Moment des Schreibens intuitive Entscheidungen, wann jetzt dieser Ball kommt oder was dann daraufhin passiert oder sozusagen, was die erste Reaktion auf diesen Ball ist. Es ist eine Mischung aus etwas, also ich habe sozusagen die Oberidee und weiß mein Thema. Mein Thema ist Begrenzung durch Wahrnehmung, also wie eine Person in ihrer Identität eingeschränkt wird, weil sie immer auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird. Aber das ist ja erstmal sozusagen sehr abstrakt. Und das wird dann mit Bildern aufgefüllt und die Zusammensetzung dieser Bilder funktioniert auf eine gewisse Weise intuitiv und ergibt dann die Geschichte am Ende. Fantasie, Intuition und Schöpferkraft, seit Jahrtausenden isoliert und gefangen in Kunstwerken, sollten aber endlich befreit werden, damit ihre Ausstrahlung der Gesellschaft zugute käme. Ein solcher Durchbruch ins soziale Geschehen wäre eine echt revolutionäre Aufgabe der Fantasiebegabten, die mehr sein wollen als nur Hersteller von Kunstprodukten. Intuition gehört ganz stark dazu, natürlich. Ich glaube sogar, dass es das ist, was so einen Text durchdringt und diesem ganzen Gebilde dann die Stimmigkeit gibt. Ja? Und zwar in allen Bereichen. Da muss ja dann alles zusammenpassen. Die Sprache, die Bilder, die Protagonisten, das Setting und wie das alles zusammenspielt, das regelt eigentlich, wie ich finde, maßgeblich die Intuition. Ja? Die man natürlich dann nicht im Unbewussten, in so einem dumpfen, unreflektierten Sinne einsetzt. Aber da muss man, wenn man die einsetzt, muss man eben den Kopf, das Denken, ja, irgendwie ein bisschen wegschalten, weil das andere Ebenen sind, mit denen man da arbeitet. Das Denken muss dann immer wieder reinkommen, als nochmal eine übergeordnete Kontrollinstanz. Aber das Denken kann die Intuition überhaupt nicht ersetzen. Ja. Also ohne Denken wären wir auch arm dran, nur Intuition würde auch nicht reichen. Aber Denken und Intuition muss ich bei so einem künstlerischen Prozess gegenseitig ergänzen. Das ist für mich, dass man weiß, dass man zu tun hat, ohne dass man weiß, woher man es weiß. Es gibt keine Kunst und es gibt aber auch kein Leben. Oder wie uninteressant wäre das Leben, wenn man behaupten würde, Intuition spielte da keine Rolle. Also dann würde man ja auch nie überrascht von sich selbst. Das Aneinanderreihen oder das Zusammenfallen oder das Zusammendenken, den Kontext erkennen von Dingen und Sachen, den Zusammenhang, der nicht unbedingt jetzt programmatisch abläuft oder analytisch oder geplant. Also es ist nicht wie eins und eins und eins gibt drei, also dass sich alles addiert und dass du deshalb zu diesem Ergebnis kommst wie in einer Excel-Tabelle, sondern es passiert halt Sachen, du klickst eher durch, du surfst vielleicht eher durch Dinge, die dir in den Kopf kommen oder die dir dazu einfallen. Vielleicht ist das auch eine Form von Intuition. Ja. Vielleicht wäre ja manches leichter, wenn wir mehr auf unsere innere Stimme hören würden. Lässt sich Intuition trainieren und verbessern? Die Idee, dass es Experten und Novizen gibt, spricht dafür, weil man das in der Intuitionsforschung immer so sagt, die schon ganz lange solche Entscheidungen fällen, die können das auch intuitiver. Zum Beispiel bei Sportlern hat man das ganz viel. Bei wirklichen Profisportlern ist es so, es gibt eine eingefrorene Situation auf dem Video dargestellt, in der zum Beispiel ein Basketballspiel ist und die Experten werden gefragt, ganz schnell sag, welchen Spielzug würdest du als nächstes tun? Und dann würden Novizen gefragt und da sind die Experten viel besser als die Novizen. Und die Novizen, die gucken sich alles ganz genau an und dann hier nochmal hier und hier. Deswegen dauert das vielleicht auch ein bisschen länger und versuchen, jede mögliche Situation oder jeden möglichen Spielverlauf einzuschätzen, wie gut der wäre. Es gibt auch viele neuen Coachings, die die Intuition in irgendeiner Form wachrufen wollen. Ich kann wirklich sagen, dass das bei mir den Weg durch diesen Dschungel der Möglichkeiten eigentlich nur die Intuition leitet, also oder findet, zeigt, dass anders geht's ja gar nicht. Ich kann es ja nicht wissen, was richtig ist. Ich muss ja intuitiv entscheiden. Zu einem großen Teil werden Entscheidungen ohne willentliche Kontrolle des Bewusstseins gefällt. Ungefähr 90% sind emotional und nur 10% rein kognitiv, also folgerichtig und logisch. Wissenschaftler haben vor kurzem diesen sechsten Sinn erforscht. Die Intuition arbeitet sehr schnell, erkennt das Wesentliche und ist oft logischen Abwägungen überlegen. Wie gibt sich die Intuition zu erkennen? Das Beispiel mit dem Polizisten, der am internationalen Flughafen von Los Angeles Drogenkuriere ausfindig machen sucht, ist ein solches. Dieser Mann hat Fähigkeiten, die wir nicht haben, die aufgrund langer, langer Erfahrung zustande kommen. Er kann Personen unter Hunderten raus picken, nicht perfekt, aber viel besser als wir, die nun mit viel Geld, mit Koffer nach Los Angeles fliegen und dann mit einem Koffer von Drogen, sagen wir nach New York, zurückfliegen und dort die Drogen auf den Straßen verteilen. Wie macht er das? Also ich habe Dan Horan, das ist einer dieser Leute, die dort arbeiten, interviewt und er hat mir die Geschichte erzählt. Hier ist eine Frau, die so durch die Tür reinkommt und da kommen Hunderte aus diesem Flugzeug rein. Sie ist eine von denen, sie sieht aus wie jede andere Frau. Sie zieht einen schwarzen Koffer hinter sich ran, der schwarz ist wie die meisten Koffer, die wir heute mögen. Nichts Auffälliges, als sich ihr Blick mit seinem trifft, wusste jeder von den beiden, was des anderen Geschäft ist. Und sie hatten recht. Und es hat sich dann ein Katz-und-Maus-Spiel entwickelt, bis dann die Frau verhaftet worden ist. Und man hat in ihrem Koffer 100 bis 200.000 Dollar gefunden und sie hat dann gestanden. Der Psychologe Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Intuitionsforschung. Er beschreibt dieses Bauchgefühl. Wie weiß er und auch wie weiß sie, dass der andere, ja, genau, dass das der Polizist ist oder dass das die Drogenkurierin war. Ich habe den Dan Horan gefragt. Er hat gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich sehe das einfach. Das Einzige, was er sagen konnte, ist, dass er nach Personen sucht, die nach ihm Ausschau halten. Aber was darüber hinaus das Ganze, diese Intuition erklärt, das weiß er nicht. Also hier ist ein Beispiel für eine Intuition. Er hat dieses Gefühl, das ist schnell da, aber es ist nicht in der Sprache. Er kann es nicht erklären, was die Hinweisreize sind, was es an dieser Frau ist. Für Gerd Gigerenzer ist Intuition klar fassbar. Intuition ist ein gefühltes Wissen, das drei Eigenschaften hat. Erstens, es ist ganz schnell im Bewusstsein. Zweitens, wir wissen nicht, warum wir gerade diese Intuition haben. Die Gründe sind unbewusst. Und drittens, wir agieren dennoch damit. Das heißt, wenn Sie viele Dinge, wo Sie den Eindruck haben, ja, so will ich gehen, das will ich kaufen, diesen Beruf will ich machen, aber nicht wirklich sagen können, warum Sie das möchten, das sind intuitive Urteile. Dieses unbewusste Wissen hat eine große Macht, denn in ihm sind all unsere Erfahrungen gespeichert. Das Unbewusste wacht darüber und lässt beispielsweise nur das in unser Bewusstsein durchdringen, was uns aufhorchen lässt. Ein ungutes Gefühl, das in uns aufsteigt, wenn wir auf einmal den Geruch von Feuer wahrnehmen. Ganz schnell schaltet unser Gehirn um. Gibt es eine Gefahr? Ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen? Dieses Erfahrungswissen verdichtet sich zur Intuition. Sie rät oder warnt uns. Intuition, das sind nicht irgendwelche Hirngespinste oder Sprechblasen. Ich will mich vom allgemeinen Treiben weitertragen lassen. Die Oberfläche meines Geistes gleitet dahin wie ein blassgrauer Strom, der spiegelt, was vorbeizieht. Ich kann mich weder an meine Vergangenheit erinnern, noch an meine Nase, noch an die Farbe meiner Augen, noch daran, was für eine Meinung ich im Allgemeinen von mir selbst habe. Nur im Augenblick der Gefahr, an einer Kreuzung, am Bordstein, erwacht der Wunsch, meinen Körper zu erhalten und packt mich und stoppt mich hier vor diesem Omnibus. Intuitionsforscher? Noch vor einigen Jahren wurden sie eher belächelt, bestätigt die Psychologin Kirstin Volz vom Max-Planck-Institut. Ganz lange Zeit war es sehr verpönt, über Intuition oder ähnliche Dinge zu sprechen. Die sind nicht zu fassen, die sind seltsam, man kann sie nicht festmachen. Und jetzt gibt es wieder eine Zeit, in der man sowas untersuchen kann. Deswegen gibt es eben nicht so viele Forscher, die schon vor ein paar Jahren anfingen, intuitive Aufgaben in Anführungsstrichen sich auszudenken oder zu entwickeln. Es hat sich etwas geändert in den letzten Jahrzehnten. Wenn Sie in die psychologische Literatur schauen, dann werden Sie sehen, dass in den Textbüchern immer noch intuitives Denken verurteilt wird, in dem Sinne, dass es fast nur mit Fehlern in Zusammenhang gebracht wird. Da gibt es eine ganze Tradition, die auch zum Nobelpreis geführt hat. Danny Kahneman, ein Psychologe, hat vor einigen Jahren Nobelpreis unter anderem dafür gebracht, für seine Arbeiten, was Menschen alles falsch machen. Und der Standard ist Logik. Wir sind am dem Berliner Institut vielleicht die Gruppe, die seit längstem mit dieser Tradition im Wettbewerb steht. Denn ich bin nicht der Meinung, dass das alles Fehler seien. Und es wird sehr oft gutes intuitives Denken mit logischen Fehlern verwechselt. Heute gibt es auch bei den Philosophen ein neues Denken. Über Jahrhunderte regierte dort die Ratio, die Gegenspielerin der Intuition, meint die Philosophin Miriam Schaub. Es hat etwas mit einem schlagartigen Einfall zu tun, es hat was mit einer schnellen, blitz- und überfallartigen Erkenntnis zu tun. Es ist also genau auf der Hälfte zwischen Gefühl und Einsicht. Und was so irritierend ist, ist diese plötzliche Gewissheit. Dieses Ding, dieses Ereignis, diese Sachverhalt verhalten sich so oder so. Und es ist eine schockartige Form von plötzlicher Gewissheit. Ich glaube, für die Philosophen war dieser Schock zu erklären. Denn normalerweise glaubt man, dass das, was man weiß, Ergebnis eines langen, abwägenden Prozesses ist. Und nicht die unmittelbare Schau dessen, was die Essenz der Dinge selbst sind. Es ist natürlich gleichzeitig immer in der Philosophie auch die Hoffnung gewesen, man könne die Intuition auf die eigene Seite ziehen, man könne sie kommandieren. Aber irritierend ist vor allen Dingen für Philosophen dieser Charakter von Evidenz und Gewissheit, der sich herstellt ohne Absicherung, ohne Kletterseil. Es setzt sofort der Zweifel an dieser Form von Gewissheit an, weil sie nicht durch die üblichen Rationalisierungsprozeduren gegangen ist. Aber die Skepsis, kann man sagen, hat in der Philosophie insgesamt über diese traumwandlerische Sicherheit überwogen. Nun sind Gefühle, unbewusstes Wissen und Emotionen ein Lieblingsthema der Denker. Die Philosophin Eva Maria Engelen erkundet Gefühle, Stimmungen und Affekte. Mit Intuition hat meine Thematik insofern etwas zu tun, als Emotionen Einschätzungsprozesse sind, die keine rein kognitiven Einschätzungen sind, die zwar kognitive Anteile haben, aber keine rein kognitiven Prozesse sind, und Intuitionen eben auch. Intuitionen kann man auch als Einschätzungsprozess bezeichnen, der eben auch nicht rein kognitiv verläuft, aber eben auch kognitive Anteile hat. Und da berühren sich die beiden Thematiken. Also ein Prozess der Einschätzung heißt, dass Sie eine Situation oder einen Gegenstand, eine Person einschätzen. Das heißt, dass Sie sie auch bewerten, also entweder als gefährlich oder als wohltuend oder als unsicher. Und da sehen Sie auch wieder, dass der Emotionsbegriff und der Intuitionsbegriff bei vielen Beispielen nicht ganz scharf voneinander getrennt werden. Ob Sie jetzt die Intuition haben, dass eine Situation gefährlich ist, oder da müssen Sie noch nicht unbedingt Angst spüren. Sie können aber schon Angst spüren, dann ist es eine Emotion. Wenn Sie aber noch gar nicht ängstlich sind, sondern nur denken, hier stimmt was nicht, dann würden wir das eher als Intuition bezeichnen. Allein mit Definitionen geben sich die Hirnforscher nicht zufrieden. Sie sind der inneren Stimme dicht auf der Spur. Man liegt halt in einer engen Röhre, aber das kriegt man direkt nicht so mit, weil entweder man hat einen Bildschirm vor sich, einen Computerbildschirm, wo man drauf fixiert ist, oder wenn der Bildschirm nicht da ist, habe ich die Augen zu und konzentriere mich dann auf das Geräusch, was dann kommt. Im Labor des Max-Planck-Instituts für Kognitionswissenschaften in Leipzig. Ein starkes Magnetfeld durchleuchtet das Gehirn der Testperson, die in einem schmalen, länglichen Gerät liegt. Kernspintomographie heißt dieses Verfahren, mit dem sich die Gehirnaktivität des Probanden darstellen lässt. Die Psychologin Kirsten Volz unternimmt Reisen in die Tiefen des menschlichen Körpers und dringt ins Schattenreich unbewussten Wissens in verborgene Sphären vor. Ich habe auf einmal eine Aktivierung im Gehirn, ich habe unterschiedliche, also Stoffwechselvorgänge im Gehirn, und das ist die Idee der funktionellen Kernspintomographie, dass ich jetzt annehme, dieses Areal analysiert oder evaluiert diese einkommende, verwischte Information. Und das Signal, das dann weitergegeben wird, ist sowas, was wir als intuitives Gefühl bezeichnen. Dass man das Gefühl hat, da ist was drin. Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe schon versucht zu vergleichen, also intuitiv, ob das mit bekannten Geräuschen vergleichbar ist. Und zum Teil kam da halt was raus. Also Glockengeräusche zum Beispiel, oder zersplitterndes Glas, was man sehr gut erkennen konnte. Aber zum Teil war ich mir da echt unsicher und wusste nicht, ist das jetzt wirklich ein Geräusch oder ist das jetzt was künstlich Erzeugtes, sag ich mal. Ich musste durch Tastenwahl, meistens Mittelfinger und Zeigefinger, entscheiden, ist das jetzt ein richtiges Geräusch oder ist das jetzt nur ein Gekraxel, Kriegsel. Und ja, nachdem ich gedrückt habe, kam dann halt das nächste Geräusch. Ich habe Reize auditorisch präsentiert, das heißt beispielsweise das Klappern von Tellern, Geschirr waschen, wenn zum Beispiel Wasser in Abfluss runterläuft, lauter solche nonverbale Umweltgeräusche. Und die habe ich mit einem akustischen Filter überlegt. Das heißt, das ist immer so ein bisschen so, wie wenn man im Radio früher an dem Knopf gedreht hat und es rauscht da hinten irgendwas und man weiß irgendwo, ich höre da was, da kommt gerade entweder das und das Lied und dann versuche ich da hinzudrehen, dass ich es richtig höre. Binnen Bruchteil einer Sekunde muss man so schnell und so genau wie möglich entscheiden. Man muss sich Aufgaben suchen, die so aussehen, als ob sie eine intuitive Prozesskaskade in Gang setzen. Um diese Aufgabe zu lesen, muss ich intuitiv sein. Und eine Idee ist natürlich, dass wenn wir schnell entscheiden, dass wir dann auf intuitive Prozesse zurückgreifen, weil wir nämlich gar nicht die Zeit haben, das alles zu analysieren. Und dann ist es eher so etwas wie eine Gefühlsantwort, dass man sagt, ah, das sieht so aus, als ob es irgendwas ist. Und unsere Hypothese war, dass wir wieder diesen orbitofrontalen Kortex aktiviert finden, weil der letztendlich auch wieder erstes Signal geben soll, da dieses Areal letztendlich sowas wie eine Integrationsstelle sein soll, wo dieser erste, etwas verwischte Input reinkommt. Also Orbita heißt Augenhöhle und das ist dann über der Augenhöhle, also hinter den Augen. Der mediale orbitale Kortex ist eine Art Schaltstelle, die ankommende Informationen, in diesem Fall Geräusche, daraufhin bewertet, ob dem Gehirn so etwas bereits vertraut ist. Je weniger von dem ursprünglichen Geräusch bekannt ist, desto mehr muss der orbitale Kortex arbeiten, desto aktiver ist diese Region. Das war immer sehr schwer zu erkennen, was war sozusagen hinter dem Rauschen. Und dann habe ich die Probanden gebeten, dass sie mir auch sagen sollen, ob sie dahinter ein Geräusch erkennen können, das tatsächlich so in der Umwelt auftritt. Weil wir haben die Geräusche einmal vorwärts und einmal rückwärts abgespielt. Immer noch sind intuitive Urteile und Entscheidungen mit einem Zweifel belegt. Sie gelten als nicht sehr vertrauenswürdig. Und gerade bei schwierigen Entscheidungen vertrauen wir mehr dem rationalen Kalkül und der Analyse als unserem Bauchgefühl. Was rational nicht erklärbar scheint, ist uns unheimlich. Nein, doch, ich möchte untertauchen. Die tiefsten Tiefen aufsuchen. Gelegentlich von meinem Vorrecht Gebrauch machen, nicht immer zu handeln, sondern auch zu erforschen. Durchzittern mich hier nicht, während ich hier gehe, sonderbare Schwingungen und Vibrationen der Sympathie? Die Intuition wird meist mehr den Frauen zugeordnet. Deshalb ist der Begriff weibliche Intuition fest im Vokabular verankert. Ist Intuition, die ja stark mit Gefühlen zusammenhängt, eher Frauensache? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ist. Also um jetzt in Klischees zu reden, weil ja Männer doch mehr von sich selber verlangen, dass sie rational handeln und sicherlich auch dazu erzogen worden sind, das zu tun. Ich glaube, wenn sie eine Intuition haben, dann neigen sie wahrscheinlich dazu, ihr nicht zu trauen. Das Weibliche an der Intuition fehlt mir halt. Aber das vielleicht Frauen oder vielleicht manche Menschen und vielleicht mehr Frauen als Männer sozusagen sich auf sowas wie eine innere Stimme verlassen können und sagen, ich mag das nicht und ich will das nicht, das finde ich eher bewundernswert, weil da ist irgendwie so ein ganz tiefes Wissen, irgendwas nein, ja oder nein, ganz digital. Und dann sagt eine Bekannte irgendwie, war der Typ ist einfach total scheiße. Und ich sag, ja, wow, der hat irgendwas Doofes gesagt, aber irgendwie so richtig scheiße kann ich den nicht finden. Das sind radikalere Statements. Weibliche Intuition. Ich meine einfach eher die Gabe, dass man gefühlsmäßig etwas aufnehmen kann, eine Situation, und das sozusagen emotional und nicht nur Kopf oder vielleicht auch mit dem Kopf sozusagen wahrnehmen kann, auswerten kann. Männer entscheiden wahrscheinlich auch ganz, ganz viel intuitiv. Also das ist so etwas, was uns beide betrifft. Nur würden es Männer vielleicht nicht so kommunizieren. Frauen, glaube ich, trauen sich auch eher sowas zu sagen, ich entscheide mich intuitiv. Und natürlich ist die gesellschaftliche Zuschreibung auch so, dass Männer eher rational gelten und Frauen eher intuitiv irrationale Eigenschaften zugesprochen werden. Aber das sind eben Zuschreibungen. Der Psychologe Gerd Gigerenzer zweifelt die bis heute allgemein verbreitete Annahme, die Intuition sei in erster Linie eine Gabe der Frauen, an. In seinem Buch Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition hat er ein ganzes Kapitel der Intuition von Mann und Frau gewidmet. Frauen glauben, dass sie intuitiver sind. Und Männer glauben in der Regel, dass sie weniger intuitiv sind. Der Grund für die ganze Idee ist im Wesentlichen ein historischer. Seit 2 Jahrhunderten ist Intuition unter die Ratio gestellt und auch im Gegensatz aufgebaut. Und zugleich mit Frauen verknüpft worden, die traditionell unter den Mann gestellt worden sind. Also hier haben sie eine unheilige Kombination von dem minderwertigen Geschlecht, so wird es gesehen, und dem minderwertigen Denken. Und diese Idee ist immer noch da bei uns, dass intuitive Entscheidungen nicht so vertrauenswürdig sind. Jetzt merke ich an kaum wahrnehmbaren Anzeichen, dass sein Widerstand zu schmelzen beginnt. Sein Alleinsein beginnt sichtlich zu bröckeln. Das Problem der Intuition für die Aufklärer ist ihr Zufallsmoment. Also erstens, sie lässt sich nicht um 9 Uhr morgens bestellen und spätestens um 9.05 Uhr abholen an der bestellten Ecke. Sie stellt sich also zufällig ein und auch nicht so, dass man ihr Auftreten bezirzen oder sonst wie manipulieren könnte. Also sie ist ein plötzlicher, glücklicher Ein- oder Zufall. Und zweitens, wenn man sie denn hat, kann man sie nicht verallgemeinern, weder für das eigene Leben noch für jemand anderen. Also man kann nicht unbedingt jemand anderen davon überzeugen, dieser Intuition zu folgen, denn der hat möglicherweise, was dieselbe Sache betrifft, ganz andere Intuitionen. Also sie ist nicht kommunizierbar, sie ist nicht verallgemeinerbar und ihr Auftreten ist höchst sporadisch und zufallsbedingt. Das macht sie in den Augen der Aufklärer natürlich zu einer Krankheit, wie ein Ausschlag. Das möchte man eigentlich nicht haben. Da war es ja sehr praktisch, dass man die mit Intuition begabten Frauen hatte. Also solange Frauen keine Macht hatten, konnten die ja Intuitionen haben, wie sie wollten. Sie konnten in Händen lesen, wahrsagen oder die Augen verdrehen, wenn die Tochter den falschen Gatten anbrachte, weil sie ja intuitiv sicher waren, es war der falsche. Weibliche Intuition wird immer noch im Sinne von Einsicht in Zusammenhänge, jedoch ohne rationale Schlüsse verstanden. Diese Diskussion folgt immer demselben Schema. Frauen ließen sich immer willig von ihrer inneren Stimme leiten, legten ja sowieso keinen Wert auf Logik und Verstand, dafür aber umso mehr auf Gefühl und Intuition. So ist die Idee von der weiblichen Intuition als eine Flucht aus der vernünftigen Welt geboren und als Gegensatz zwischen Frau und Mann, zwischen Gefühl und Verstand aufgebaut. Eine andere Interpretation preist die Intuition dafür, die Vernunft zu überwinden und spezifisch weibliche Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen. Intuition ist der eigenartige Instinkt, der einer Frau sagt, dass sie recht hat, gleichgültig, ob das stimmt oder nicht, mokierte sich Oscar Wilde als einer von vielen Männern, die weibliche Intuition belächeln. Doch die neuesten Forschungsergebnisse bezüglich der beiden Geschlechter sind überraschend. Männer denken, sie haben bessere Intuitionen in Aktienkauf, Geldanlage. Frauen glauben das auch. Frauen denken, sie haben viel bessere Intuition als Männer, wenn es um so zwischenmenschliche Beziehungen geht. Eine Studie hat Tausende von Frauen und Männern gefragt, welches von verschiedenen Bildern ein echtes Lächeln oder ein falsches Lächeln darstellt. Das Ergebnis war, dass 71% der Frauen das richtig identifiziert haben und 72% der Männer. Ja, also kein Unterschied. Wir haben so Männer und Frauen befragt, von welchen Aktien schon mal gehört haben. Und dann haben wir die Aktienpakete genommen, von denen die Frauen schon mal gehört haben, und die Aktienpakete, von denen die Männer gehört haben. Das Ergebnis, die Aktienpakete mit den Namen, von denen die Frauen gehört haben, schnitten besser ab. Also auch hier haben wir keinen Hinweis dafür, dass die Männer die Besseren werden in diesem Bereich. Diese Ergebnisse stellen das traditionelle Bild auf den Kopf, das weiblich auf Intuition und Irrationalität und männlich auf Logik und Vernunft festlegt. Nach neuen Erkenntnissen führt eine klare Trennung zwischen Logik und Intuition sowieso nicht zu den besten Entscheidungen und Resultaten. Vielmehr sollten sich beide Bereiche ergänzen, meint Gerd Gigerenzer. Ich glaube, dass gutes Denken anderen Prinzipien folgt und nicht nur den Gesetzen der Logik. Die sind für eine beschränkte Anzahl von Problemen gut. Wenn Sie mathematischen Beweis zum Beispiel durchchecken möchten, dann machen Sie das. Aber wenn Sie den Beweis finden wollen, dann reicht Ihnen logisches Denken nicht. Dann brauchen Sie Intuition. Intuitives Denken und analytisches Denken sollte man nicht als Gegensatz sehen. Schon Albert Einstein wusste, was wirklich zählt, ist Intuition. Es ist nie ein Entweder-Oder, sondern es ist immer ein Miteinander. Im wissenschaftlichen Arbeiten hat man immer die Reflexion. Man versucht immer eins nach dem anderen voneinander abzuleiten und Wissen hinzuzufügen, was man von anderen bekommen hat, Erfahrungen hinzuzufügen, seine eigenen Erkenntnisse daraus zu ziehen. Und da ist die Logik immer dabei und es schließt sich auch nicht aus. Also ich meine, es ist ja auch ein Mensch, der das denkt und der hat sowohl die Logik als eben auch die Intuition. Intuition ist eine Form der Erkenntnis, die Gefühl und Ratio integriert und schlagartig die Lösung für ein komplexes Problem erbringt. Wenn man Bezug zu seinem Bauchgefühl und zu seiner Intuition hat oder zu seinen Emotionen und Gefühlen an sich, dann merkt man auch, dass es passt. Aber ich würde den Verstand nie ausschalten und jetzt nur nach meinem Bauchgefühl handeln. Ich nehme es auf jeden Fall in jegliche Situation und Entscheidung mit rein. Aber ich gehe selten hundertprozentig nur nach dem Bauchgefühl. Deshalb gehe ich jetzt mit zwiespältigen Gefühlen, aber Hochgemut mit der Vorahnung unerträglichen Schmerzes. Dennoch, wie ich meine, entschlossen in meinen kühnen Unternehmungen nach schwerem Leid den Sieg davonzutragen. Entschlossen, am Ende mein tiefstes Begehren zu erkennen. Und zu diesem Mut sollte man die Philosophen motivieren, mit diesem intuitiv gewonnenen Material weiterzugehen. Und auch weiter zu fragen, was denn die Natur unseres Wissens ist. Also generell, glaube ich, ist die Philosophie viel zu eitel, weil sie nun auch Probleme hatte. Sie musste sich gegen die Sophisten und gegen die Rhetoriker und gegen die Künste zur Wehr setzen. Sie musste das Sinnliche aus diesem Grund abwerten. Sie musste das auf den ersten Blick persuasive, überzeugende, evidente abwerten. Sie musste eine Menge tun, um ihr Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und natürlich hat sie sich auf das Allgemeine, das Verallgemeinerbare, das Vernünftige und das Wahrheitsfähige, was universellen Anspruch hat, kapriziert. Und das ist ihre Bürde, mit der sie noch im 20. Jahrhundert schwer bepackt durch die Geschichte läuft. Und natürlich war die Aufklärung die große Zeit der Philosophie, weil hier konnte sie sozusagen die handlungswirksame Macht der Vernunft zeigen. Also nicht einfach nur Papierwissenschaft, sondern Umsetzung in Politik, Herausstellung des Individuums, Souveränität des Bürgers. Ja? Sie hat da ihre absolute Hochzeit gehabt. Und jetzt ist sie sowieso bedrängt von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aller Orten. Und jetzt muss sie sich in gewisser Weise freischwimmen. Sollte das das Ende der Geschichte sein? Eine Art Seufzer. Ein letztes sich kräuseln der Welle. Ich muss den Tisch anfassen und dabei mein Bewusstsein für den Augenblick wiedergewinnen. Ich spüre etwas, das unter mir aufsteigt. Sie hörten Aus dem Bauch heraus, der inneren Stimme auf der Spur, von Marlene Küster. Es sprachen Peggy Lukacs, Nadja Schulz-Berlinghoff, Helmut Gauss. Ton Alexander Brennecke, Regie Rita Höhne, Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2007.